Hier ist ja die Hölle los. Guten Morgen, Amanda. Wir dachten, wir könnten heute mal im Brother Jonathan frühstücken. Morgen. Tut mir leid, keine Zeit. Ihr seht ja, was hier los ist. Ihr könnt euch an die Bar setzen. Na, das ist ja auch der einzige Platz, der noch frei ist. Naja, ich esse, glaube ich, Rührei mit Bacon und Pilz. Hey, ihr drei! Was fällt euch ein? Mr. Young, Sie sind ja ganz aufgebracht. Allerdings, habt ihr die Zeitung gelesen? Noch nicht. Geoffrey Youngs Schatz entdeckt. Was? Das kann doch nicht... Was fällt euch ein, der Presse von dem Schatz zu erzählen? Aber wir haben der Presse nichts erzählt. Wirklich nicht, Mr. Young. Ich fürchte, das haben wir doch. Hier, seht mal, wer den Artikel geschrieben hat. Ach, Ford Follows. Ach, Follows, dieser Schmierfink. Der schreibt doch jeden schon, solange er damit Zeilen füllen kann. Ja. Aber wir wussten nichts davon. Wir haben mit ihm als Bekannten gesprochen, nicht als Reporter. Wie blöd kann man eigentlich sein? Deshalb sind die ganzen Leute hier. Die Times Standard wird in der ganzen Region gelesen und jetzt ist hier der Goldrausch ausgebrochen. Das habe ich euch zu verdanken. Ihr taugt als Detektive nicht das Geringste. Nichts habt ihr herausgefunden, gar nichts. Stattdessen habt ihr dafür gesorgt, dass hier die Hölle los ist. Und jetzt sind alle hinter meinem Schatz her. Ich entziehe euch den Fall. Aber Mr. Young, gerade jetzt sollten Sie uns weitermachen lassen, denn... Basta! Das ist mein letztes Wort! Wir haben es verbockt. Aber so richtig. Abwarten. So, entschuldigt. Warum war Steve denn so sauer? Habt ihr das in der Zeitung gelesen? Seit ein paar Stunden ist hier die Hölle los. Die Leute fahren durch die Stadt, sehen einen Café namens Brother Jonathan und glauben, ich wäre Expertin und könnte ihnen alles über das Schiff und den Schatz erzählen. Keiner begreift, dass der Laden hier nur so heißt und absolut gar nichts mit dem Schiff Brother Jonathan zu tun hat. Also, was kann ich euch bringen? Weißt du, Amanda, wir haben es uns anders überlegt. Frustriert fuhren die drei Detektive zurück in ihren Bungalow. Ganz Sandfield war wie verwandelt. Menschen tummelten sich auf den Straßen, die Cafés und Restaurants waren voll. Als sie am Strand vorbeifuhren, sahen sie, dass Joe alle ihre Boote vermietet hatte. Auf dem Meer wimmelte es von eifrigen Schatzsuchern. Zu Hause angekommen, stellte Bob eine Schale mit Chips auf den Tisch.